Das hat ich nicht von dir gedacht. Voll normal. Das wird sich wohl nicht ändern lassen. Wenn ich den erwische, dann muss ich, glaube ich, mal richtig besser einhauen.